Martin, ja, komm rein. Wir haben dich schon erwartet. Ja, seid ihr fertig? Ja, wir sind so gut wie fertig. Ich weiß nicht, ob Karl schon fertig ist. Ich rufe mal. Karl? Ja, ich komme. Hallo, ich wusste noch nicht, dass du da bist. Naja, ich bin ja auf jeden Fall gleich fertig. Hast doch alle Sachen mit, ich meine die Sicherheitsvorkehrungen und so. Ja, ich habe alles mit. Und ihr habt doch auch den Reiseproviant mit? Ja, wir haben an alles gedacht. Also ich meine, wir könnten gleich losgehen, ne? Ja, okay, dann gehen wir jetzt los. Ist die Idee vielleicht nicht ein bisschen zu gefährlich, als du was fremdgebaut hast, das in zwei Richtungen gewandt hat? Und das war dann nicht gefährlich. Und als du da das Wettessen gemacht hast und kleine Geigen gebaut hast, die allerdings jetzt doch nicht die kleinste Geige ist, das war alles nicht gefährlich. Trotzdem bist du nie ins Guinness Buch der Rekorde gekommen, was du ja immer wolltest. Aber ich meine, Seiltanz über einen 3500 tiefen Abgrund ist noch ein bisschen viel. Ich meine, das ist ja dein Leben auf Gefahr und ich meine, naja, willst du es nicht doch lieber lassen? Ach was, irgendwie muss man doch mal in das Guinness Buch der Rekorde kommen. Diesen Ehrgeiz hatte ich schon mein Leben lang. Du weißt ja selbst, dass ich ziemlich oft versucht habe. Nun habe ich überlegt, ich glaube, das ist das Einzige, was ich jetzt noch machen will. Auch wenn es gefährlich ist und auch wenn es scheitern sollte. Ich versuche es einfach mal. Ich will es einfach schaffen. Ich habe es mir jetzt vorgenommen. Ja, wenn ich das Gespräch von euch unterbrechen darf. 3500 Meter ist ein bisschen viel. Und hast du eigentlich einen Fallschirm dabei? Ich meine, du könntest ja trotzdem abrutschen. Ich habe keine Sicherheitsvorkehrung. Wenn ich falle, dann falle ich. Das ist nur mal meine Einstellung. Entweder klappt es oder es klappt nicht. Es hat schon oft genug nicht geklappt. Also, wir müssten gleich da sein. Ich würde sagen, wir machen eine kleine Rast. Ja, ist eine gute Idee. Ich habe ein paar Butterbrote mit eingepackt. Wollt ihr auch noch ein bisschen Kaffee? Ich habe hier eine Thermosflasche voll Kaffee. Ja, gerne. Ja, also, lass uns was essen. Da oben ist es. Ich sehe schon das Seil. Ach, das ist aber ein langes Seil. Wie auf den Bergen. Von einem Dings zum anderen Dings. Und dann 3500 Meter runter. Wie lang war denn das Seil? Es war 45 Meter. Das ist hier eine ziemlich enge Passage. Ich habe mich gefreut, dass ich so etwas gefunden habe. Denn viel länger möchte ich auch nicht drauf gehen. Hast du denn viel üben müssen? Nein. Naja, müssen schon. Ich habe es gemacht, aber nicht allzu viel. Oh, es ist nicht doch vielleicht ein bisschen zu gefährlich. Wir können noch umkehren. Also, willst du es dir nicht nochmal überlegen? Ich meine, nein, ich habe mir das vorgenommen. Das mache ich jetzt auch. Na ja, gleich sind wir da. Und dann, ja, und dann müssen wir uns von dir verabschieden. Das wird dann wohl ein bisschen länger dauern. Nun ja, ihr könnt ja nachkommen. Nee, danke. Das machen wir nicht so gern. Nun ja. Wir sind da. Stell die Sachen da ab. So, ich glaube, der Zeitpunkt ist gekommen, um sich zu verabschieden. Falls ich doch stürzen wollte, sollte, ich glaube, ihr könntet mir auch einen Gefallen tun. Ja, das machen wir gern. Was denn? Nun, wenn ich da unterstürzen sollte, bitte sagt niemand etwas davon. Ich möchte nicht, dass es heißt, schon wieder hat er etwas nicht geschafft. Entweder ich schaff's und jeder weiß es, oder ich schaff's nicht und keiner weiß es. Tut ihr mir den Gefallen? Ja, aber immer doch. Wir tun nicht alles. Und wir wissen ja auch, wie stolz du darauf wärst und welchen Ehrgeiz du hast und was du alles machen willst. Nun, tschüss dann von Freund zu Freund. Viel Glück, was weiß ich, was alles noch zugehört. Und hoffentlich sehen wir uns gleich da drüben wieder, ne? Ja, vielen Dank. Tschüss dann auch. Ja, jetzt scheint da wohl dahin zu gehen. Wir hätten ihn doch zurückhalten sollen. Meinst du? Naja, wird schwer sein, dass er da rüberkommt? Naja, 45 Meter, 3500 Meter runter. Wenn er fällt, ist aus. Ja, das habe ich mir eigentlich auch schon gedacht. Naja, ich glaube, wir sollten doch noch mal ein kleines Gebet für ihn sprechen. Ich glaube, das wäre doch das Beste, was wir jetzt tun könnten. Aber warum hat er sich dann auch nicht angeseilt? Ich meine, oder Fallschirm oder sowas. Keine Sicherheitsvorkehrung, das finde ich ein bisschen zu ehrgeizig. Naja, jeder wie er es will. Jetzt geht er zum Seil. Ach, sollten wir ihn doch zurückholen? Ich meine, wenn er da doch stirbt, dann, ich meine, fällt und dann, sollten wir ihn nicht doch zurückholen? Nein, lass ihn mal. Also wenn er will, dann kannst du ihn davon nicht mehr abhalten. Ja, jetzt guckt er wohl, wie das Seil festhält. Naja, hoffentlich hält das Seil auch. Ich meine, es könnte natürlich sein, dass das Seil reißt. Hör doch auf mit diesen Teufel an die Wandmalerei und so, diese ganzen Sachen da. Das finde ich nicht nett von dir. Du weißt doch, er war immer unser bester Freund. Früher, als wir immer mit ihm zusammen Kaffee getrunken haben. Oder als du mal, was weiß ich, als du mal Schwierigkeiten im Haushalt hattest, wenn du einen Nagel nicht in die Wand schlagen konntest oder sowas. Ja, ich erinnere mich noch genau, da hat er dir immer geholfen. Stimmt, aber dafür haben wir ihm auch geholfen. So ziemlich haben wir ihm immer geholfen. Zum Beispiel, als sein Wagen mich ansprang, da hatte ich natürlich gleich die Lösung gefunden. Ja, schade. Na, hoffentlich kommt er rüber. Ich wünsche mir nichts mehr als das. Ja, das wünsche ich mir eigentlich auch. Gut, ich meine, wir müssten zugucken, wenn er es macht, ne? Wenn er drüben ist und wir haben nicht zugeguckt, dann wäre er bestimmt nicht gerade sehr glücklich. Und die Filmkamera, hast du die Filmkamera schon? Ja, ich hab die Filmkamera. Alles klar? Alles klar. Er gibt ein Zeichen, er geht rüber. Jetzt wird's spannend. Na, hoffentlich fällt er nicht. Kamera an! Kamera ist an! Gut. Dann wollen wir mal zugucken. Die ersten Meter. Ja, er hält sich gut. Dein Glück, dass er eine Schlange dabei hat. Ja, jetzt ist er mindestens schon 10 Meter gegangen. Das klappt ja prima. Aber, ja. Mist, Wind kommt auf. Von Westen. Das wird gefährlich. Pass auf, dass der Wind dich nicht runterwirft, Mann. Passiert dir auch nicht, ich meine, wenn der Wind und... Na, lass erstmal deine Sprüche. Der Wind wird immer stärker, das ist gefährlich. Er sollte immer umkehren. Noch nicht mal bei der Hälfte. Das werden jetzt 17 Meter sein. Lass die Film durchlaufen, lass ihn durchlaufen. Das darf nicht verpasst werden. Nein, jetzt wird der Wind viel zu stark. Ich gehe hoch und helfe. Ja, mach das, aber bitte beeil dich. Ja, ich werde mich beeilen. Hier ist das Seilende. Komm zurück! Komm zurück! Na, komm doch zurück! Nein, nein, komm nicht mehr zurück. Nicht mehr zurück. Sonst zurückkommen! Mann, ich kann ihn nicht zurückholen. Ist nicht so schlimm, komm. Nein, es ist natürlich ist das schlimm, aber ich meine, komm jetzt wieder runter. Kannst ihn gar nicht zurückholen. Das hat keinen Sinn, er will selbst nicht zurückkommen. Dann lass ihn. Gut, ich komm ja. Ja, das Stange und das... dieser Wind ist so eklig, sinnvoll. Ich fällt da nicht. Hier bin ich wieder. Schön, aber der Halbweg ist da bestimmt schon bei 25 Meter angelangt. Ja, über die Hälfte muss es sein. Hoffentlich schafft das. Hoffentlich. Der Windmesser fehlt, aber ganz schön. Scheint ein ganz schöner Wind zu herrschen. Ja, ich glaube auch. Aber... hoffentlich schafft das. Jetzt muss er es einfach schaffen. Er ist schon fast da. Ja, das wird der neue Weltrekord. Er muss es lernen. Ja, boi. Und jetzt ist er gleich da. 10 Meter ungefähr nur noch. 10 Meter ungefähr. Nein. Nein. Nein. Nein. Nein. Nein. Nein. Er ist abgestürzt. Nein. Er ist abgestürzt. Wir machen nicht. Wir versuchen, seine Leiche zu finden. Und wenn wir sie gefunden haben, Ich weiß es nicht. Ich weiß überhaupt nichts. Ja, du hast recht. Am besten wir machen nichts. Na, ich glaube, dann gehen wir. Du, ich meine, da wollte ich doch so gerne schaffen. Wäre es nicht besser, wenn wir es auch versuchen würden? Vielleicht haben wir dann seine Idee gerettet. Das wäre doch irgendwie noch ein letzter Wunsch von ihm erfüllt, wenn wir es schaffen würden, glaubst du? Na, willst du da jetzt rübergehen? Ja. Ich muss dich davon abhalten, denn du hast ja gesehen, was dabei rauskommen kann. Ich will aber jetzt gehen. Ich will jetzt gehen. Er hat es nicht geschafft, aber er wollte es schaffen. Und es war eine fabelhafte Idee, die er hatte. Und nichts kann mich jetzt abhalten, da hochzugehen. Entschuldigung. Doch, da kann dich was abhalten. Ich bin das und ich werde dich abhalten. Du wirst mich nicht abhalten. Halt die Kamera. Das kannst du abhalten, ey. Festhalten. Nein, geh nicht. Ach, Mann, das Frauenzimmer. Nein, jetzt geht's da auch. Und jetzt ist ich schon drauf. Nein, jetzt kann ich sie auch nicht mehr zurückholen. Aber trotzdem, lieber filmen. Oh Mann, warum habe ich sie nicht zurückgeholt? Sie werden mir mein Leben lang Vorwürfe machen. Ohne Start sogar. Jetzt ist sie ungefähr bei 7 Meter. Mann, die darf nicht fallen, das wäre nicht wirklich. Ich meine, das wäre zu viel. Und ich, Idiot, ich Esel, guck zu und film das auch noch. Ach Mann. Oh nee, was hab ich da gemacht? Wind kommt wieder auf. Dieser Wind, wer der Wind doch nicht so. Ach, und ich werde mir ein Leben lang Vorwürfe machen. Nein, nein, nein, ich verliere das Gleichgewicht. Nein, das darf nicht. Ach, man kann sich am Leib festhalten. Ich muss sie holen. Ich muss. Kamera aus erstmal, das soll er kommen. Ich hole sie jetzt. Hab keine Angst, ich hol dich da runter. Ja, aber bitte schnell, ich kann nicht mehr holen. Und wie gehe ich denn da am besten mal hin? Vielleicht auf Knien oder ich hange mich dahin. Genau, ich hange mich dahin. Ja. Das ist nicht gerade sehr einfach. Ich komm ganz schön aus der Kiste, aber ich muss sie retten. Ich muss einfach. Keine Angst, ich bin gleich da. Ja, bitte, mach zu. Halt dich an mir fest, halt dich an mir fest. Wir werden es schon schaffen. Ja, halt mich an mir fest. Schaffst du es? Ja, noch kann ich halten. Ich hänge mich zurück. Halt dich gut fest und fall nicht runter. Ich werde es schon schaffen. Ja, bitte schaff es. Mann, ich kann's nicht schwinden, aber so. Ich kann langsam nicht mehr halten. Pass doch auf und zieh nicht so. Der Felsen, vielleicht komme ich mit dem Fuß dran. Oder versuch Fuß mal. Du bist ja schließlich weiter unten als ich. Ja, ich versuch's mal. Ich hab ihn. Ich stell nicht rauf, ich kann dich nicht mehr lange halten. Ja, ich stehe sofort auf. Ja, ich stehe. Heile dich sofort weiter. Mach bitte schnell. Ja, natürlich, das brauchst du nicht so gerne. Ich bin ja schon dabei. Ich bin auch drauf. Puh, warum musstest du auch darüber gehen? Hättest abstürzen können. Ach, ist doch egal. Vielen Dank. Vielen Dank. Ist ja klar. Das musste ich ja machen. Schließlich war es ja meine Pflicht und ja. Trotzdem bitte. Ich bin so erleichtert und trotzdem traurig, dass er abgestürzt ist. Ja, das war wirklich nicht sehr schön. Lass uns ins Dorf zurückgehen. Ja, ich glaube, das ist das Beste. Ja, lass es zurück. Wir können hier nicht sitzen bleiben. Los, nimm das Gepäck, ich nehme auch wieder was. Mann, warum ist er nur abgestürzt und warum habe ich es nicht geschafft? Warum? Weil es einfach zu schwer ist. Es ist unmöglich, das zu schaffen. Nein, es ist nicht unmöglich. Aber lass uns erstmal ins Dorf gehen. Und wir sagen aber keinem, was mit ihm passiert ist. Nein, das sagen wir ihm kein. Das war sein Wunsch. Richtig, Herr. Na, lass uns gehen. Nach dem Bier fühlt man sich eigentlich ein bisschen wohler. Ich würde sagen, wir gehen jetzt schlafen. Also ich meine, ich habe die Strapazen nicht gut ausgehalten. Ich bin total müde. Ja. Und willst du noch das Bier? Ja, geh ruhig schlafen. Ich lese noch ein bisschen in der Zeitung. Das lenkt mich ein bisschen davon ab, was passiert ist. Mach das. Gute Nacht. Gute Nacht. Diese Zeitung auch voll von Unfällen. Überall Unfälle. Überall. Überall. Von Auto überfahren, Flugzeug abgestürzt. Was man liest, alles Tote. Nur über ihn wird nicht berichtet. Es soll auch nicht über ihn berichtet werden. Das hat er selbst gesagt. Es wird nie drin stehen. Nie. Obwohl ich das noch am traurigsten finde. Trauriger als 52 Tote beim Flugzeugabsturz. Vielleicht ein bisschen schlecht meine Einstellung. Trotzdem. Sie ist so. Blöde Zeitung. Oh, ich glaube, ich gehe auch schlafen. Ich glaube, das ist das Beste. Ich muss wohl schlafen gehen. Nun ja. Du, ich wollte noch was sagen. Ja, was denn? Aber mach zu, ich bin müde. Ich würde sagen, wir versuchen das nochmal. Was denn? Ja, das mit dem Seil tanzen. Ach, nun komm ja bloß damit. Hast doch gesehen, zweimal ist es nicht geworden. Und fast wärst du auch dabei gestorben. Und fast ich auch noch, als ich dich gerettet habe. Ja, aber ich meine, es ist doch möglich. Ich hatte nur keine Stange und du weißt ja, ich konnte immer gut meine Balance halten. Ja, nerv mich jetzt nicht. Ich will schlafen. Ja, aber ich meine, wir könnten es doch noch mal versuchen. Nein. Gut, dann versuche ich es alleine. Nein! Hey! Bleib hier, du versuchst es nicht alleine. Ach Mann, aber es ist doch möglich und es muss doch möglich sein. Er selbst hat es doch errechnet. Ich meine, wir müssen ihm einfach diesen letzten Dienst erweisen. Wir müssen es einfach schaffen. Nein, müssen wir nicht. Jetzt schlaf. Nein, ich schlafe nicht. Du sollst schlafen. Ich schlafe dir jetzt auch. Gute Nacht. Ach Mann, gute Nacht. Morgen sprechen wir nochmal darüber. Ich habe darüber nachgedacht. So, hattest du sogar Zeit dazu? Ja, vor dem Einschlafen. Gut, und was hast du nachgedacht? Ich werde es nochmal versuchen. Mann, immer dasselbe. Du wirst es nicht nochmal versuchen. Doch, ich werde es nochmal versuchen. Und zwar werde ich einen Fallschirm dabei haben. Ein Fallschirm. Du weißt noch nicht mal, wie man ihn aufmacht, aber willst schon Fallschirm springen können. Ja, ich weiß, wie man Fallschirm springt. So, und woher? Ich habe eine Freundin, die wird's mir beibringen. Beibringen? So ein Quatsch. Doch, das wird sie. Und in 2 Wochen bin ich dazu fähig, auch da über das Seil zu tanzen, ohne dass mir etwas passiert. Das wirst du nicht. Ich werde es doch. Und jetzt ess dein Brot. Ja, ich esse ja mein Brot, aber trotzdem, das geht zu weit. Du kannst hier nicht einfach rein. Ich weiß, was ich alles machen. Ich bin ja schließlich auch ein bisschen für dich verantwortlich. Also hast du da nicht rüber zu gehen. Doch, ich werde darüber gehen. Wirst schon sehen, dass es klappt. Nun ja. Es ließe sich überlegen, wenn du falsch springen kannst und dir wird dabei nichts passieren. Und trotzdem, wo willst du wissen, dass du beim Fallschirmabsprung nicht gegen die Felsen schlägst? Hä? Na, was weiß ich? Auf jeden Fall werde ich schon schaffen. Na, also mir kommen da die Bedenken. Ich glaube, ich soll das nicht zulassen. Doch, du musst einfach. Ja. Ja, sehr, sehr witzig. Überhaupt nicht witzig, meine ich. Ich werde es nicht zulassen. Damit basta. Thank you. dann ab Sperrima gibt's eine große Klasse. Du kannst schwimmen. Ich glaube, ich darf dich jetzt auch zum Seil tanzen lassen. Ach, ist das schön. Ich will etwas haben. Ich werde gleich zum Abgrund gehen und Seil tanzen. Und meine Ausrüstung dazu nehmen. Na, überstürzt man nicht alles. Doch, das mache ich jetzt. Ich würde sagen, das machst du morgen. Okay, einverstanden. Morgen ist auch noch. Willst du was sagen? Ich bin total aufgeregt, kann man es auch nennen. Okay, machen wir es morgen. Wir können ja schon die Sachen zusammenpacken. Ich kann es gar nicht mehr erwarten. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also, morgen. Sachen gepackt. Guten Morgen und viel Glück. Ich werde dich natürlich begleiten und den Film darüber drehen. Ja, natürlich, was denn sonst? Lass uns gleich gehen. Gut. Wird ja wohl nicht lange dauern, ehe wir da sind. Hoffentlich ist das Seil noch heil. Ich meine, bei den ganzen Sturm und Regen und was da alles ist. Schnee vielleicht auch noch, da könnte es sogar rutschig sein. Ja, ich habe ja den Fallschirm dabei. Gut. Hast du den Fallschirm dabei? Also lass uns gehen. Ich nehme das Gepäck. Du musst ihm die Kräfte sparen. Hast du auch deine Stange? Ja, ich habe eine Stange. So, ich habe das Gepäck. Lass uns gehen. Wir gehen. Hier, ich lade nur kurz das Gepäck aus. So, den Film einlegen. So, und du darfst. Fallschirm sitzt richtig. Fallschirm sitzt richtig. Gut, nun ja, dann auf ein neues. Und viel Glück, ich werde dich noch bis oben begleiten. Vielen Dank, Herr Gemahl. Bitte. Frau Gräfin der Luft. Hoffentlich schaffe ich es. Ich will es jetzt einfach schaffen. Gut, ich werde dich noch begleiten bis oben, aber auf Seil werde ich dich nicht mehr mit begleiten. Habe ich noch nicht erwartet. Du solltest dich nicht den Film drehen. Gut. Ich werde ihn schon drehen. Also, hier ist das Seil. Bitte nach dir. Bitte gar nicht. Du darfst. Ja, vielen Dank. Finde ich gut, dass du jetzt noch witzig bist, obwohl das ziemlich ernst ist. Ja. Ist nur meine Art. Ich werde jetzt wieder auf meinen Ausgangsposten gehen und dich filmen. Gut, du darfst es tun. Ich brauche jetzt meine volle Konzentration. Deine Stange. Danke. Ich werde jetzt gehen. Tschüss, viel Glück. Auf Wiedersehen. Bis gleich. Ja, was weiß ich. Bis gleich. Ich bin hier. Du darfst. So, da geht sie los. Das muss sie einfach schaffen. Sie muss. Wir haben es lange genug geübt, auch was weiß ich nicht alles. Und die Fallschirm hat sie auch dabei. Es muss einfach klappen. Die Stange ist ja nun länger als lang. Mann, es muss einfach klappen. Auf jeden Fall, ich bin trotzdem noch ziemlich nervös. Sehr nervös. Überhaupt total nervös. Ich bin der nervöseste Mensch der Welt. Oh, hoffentlich hat sie ihre Konzentration. 10 Meter hat sie. 10 Meter. Naja, hoffentlich reicht das auch. Quatsch, was rede ich denn da? Ich bin viel zu nervös dazu. Oh, ich bin so nervös. 20 Meter hat sie schon. Oh, sie muss es einfach schaffen. Oh, der Film reicht noch lange. Und der Weg ist auch noch lang. Und ja, tastend geht sie voran. Sie schafft es, jawohl, sie muss es schaffen. 30 Meter hat sie, noch 15 Meter. Das ist doch wirklich, ja, sie muss es einfach schaffen. Ja, und hier ist er abgestürzt, da ist er abgestürzt. 10 Meter vor dem Schluss. Ich hab so Angst. Ja, 5 Meter hat sie hinter sich, noch 10 Meter. Und, ja, noch 2 Meter. Ja, und, ja, sie ist angelangt. Ja, geschafft. Hurra, hurra. Das ist herrlich. Es ist zu schön. Es ist so herrlich. Sie hat es geschafft. Sie hat den Rekord gebrochen. 3500 Meter über den Abgrund. Es ist zu schön. Jetzt kann ich ihr leider nicht gratulieren. Ich will nicht über das Seil klettern, um hier hinzukommen. Naja, wir werden es gleich sehen, wann nach dem Abstieg. Ich freue mich ja so. Das Gepäck, das ganze Gepäck wieder nehmen. Das ganze Gepäck wieder nehmen. Und ja, und dann gehen. Ha, ist das schön. Sie hat es geschafft. Jetzt ist er gleich da. 7 Meter hochwerden. 7 Meter hochgehen. Auszug aus dem Guinness-Buch der Rekorde. Ein neuer Höhenrekord. 3500 Meter. Aufgestellt von Doris Kemmler. Sie überwand einen Abgrund mit einem 45 Meter langen Seil. Im Seiltanz.